Hallo, meine Lieben. Hallo, ihr Verrückten. Guten Morgen, Allwissende. Ja, hallo, Leute. Nicht so süß, fetter Kerl. So, Leute, da bin ich wieder mal. Wunderschöne Lieblingsmal. Machst du bitte ein Video dazu, wie du das mit dem Lockenwickler machst? Broadcast your life. Die wilde Welt der YouTube-Videos. Von Christoph Spittler. Tja, Sonntag. Ich finde, du hast echt schöne Zähne, beziehungsweise Mund. Ja, und also ich komme jetzt endlich mal dazu, mal wieder ein Video zu machen. Also ihr Lieben, überhaupt, ich muss mich nochmal bedanken. Also auf mein letztes Video habt ihr mir, glaube ich, so 5000 Kommentare geschrieben oder so. Mann, ihr seid so krass. Jedenfalls mache ich heute mal kein Tutorial und auch keinen Follow Me Around. Fällt dir nichts Gescheites ein? Zieh doch mal eine Federjacke an. Also ich wollte heute mal wieder so ein Labervideo machen. Also das Thema ist, also was das denn alles so soll mit YouTube und meinen Vlogs und so. Ich gucke gar kein Fernsehen, überhaupt nicht. Und ob YouTube jetzt wirklich das neue Fernsehen ist. Naja, bei Fernsehen musst du mal gucken, ist halt Zufall, ob das läuft, was du magst. Und bei YouTube kannst du entscheiden, was du jetzt gucken willst. Ihr wisst ja alle, dass YouTube in den letzten Jahren voll abgegangen ist. Am coolsten finde ich das graue Kleid bei 3,58. Ihr könnt das euch vielleicht gar nicht vorstellen, so, aber YouTube gibt's ja erst seit 2005. Und dann gab es erstmal so ein paar Jahre Katzenvideos und Fernsehschnipsel und 2008 dann, also bis YouTube 2008 das Partnerprogramm eingeführt hat. Und dadurch sind die YouTuber nämlich direkt an den Werbeeinnahmen beteiligt. Und jetzt, wo sowieso jeder HD-Kameras auf dem Handy hat, seitdem ist die Sache explodiert. Allein in Deutschland gibt es jetzt mehrere hundert Profi-YouTuber. Hallo meine Lieben. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Hallo. Hi Lieben, ich bin's wieder, eure Dagi. Na, meine kleinen allerliebsten Lüdes. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trouble in Terrorist Town. Hallo Freunde. Ja, und deswegen wollte ich, ihr habt euch das ja schon so lange gewünscht in den Kommentaren, ich wollte euch endlich mal meine absoluten Lieblings-YouTuber vorstellen. Also ich fange mal an mit meiner lieben Freundin Saskia vom Channel Saski Bites. Ja, ich möchte dich mal ganz herzlich begrüßen auf deinem Kanal. Ja, du siehst dieses Video, weil du noch nicht Teil meiner kleinen, netten Abonnenten-Community bist. Sie wollen nicht hier im Hintergrund. Also warum lachst du so? Ich muss ja montags kommt irgendwas, was mir gerade so einfällt. Donnerstags meistens irgendwas, was zum Nachdenken anregen oder motivieren oder inspirieren soll. Und Samstag kommt meistens eben irgendwas mit Freizeit und Beschäftigung oder Hobbys. Hallo, Saski Bites. Ich möchte genau wie du werden. Ich möchte in der Straße doof angeguckt und gehänselt werden. So, wie schaffe ich das? Lass dich von blöden Kommentaren nicht unterkriegen. Die Leute wissen überhaupt gar nicht, was für ein klasse Mensch du bist. Kann man hier aussehen, wie viele Abos sie hat? Ich weiß gar nicht. Also Abonnenten habe ich so 50 und 10 bis 20 Leute gucken meistens so meine Videos. Du Fetter. Ich habe mir nur deinen Kanal-Trailer angeschaut und finde dich jetzt schon mega sympathisch. Smiley. Daumen hoch. Hab mein Samstagsvideo noch nicht gedreht und ja, das würde ich auf jeden Fall noch machen, weil ja, Donnerstag habe ich auch irgendwie verpasst, mein Donnerstagsvideo zu machen. Dann will ich nicht zweimal hintereinander ein Video auslassen. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Weil bei mir ist halt leider so, ich bin nicht so wie manche Leute, wo man das Gefühl hat, ja, denen wird irgendwie alles zugeworfen. Nee, ich muss für alle kleinen, selbst die kleinsten Erfolge immer ziemlich hart kämpfen. Also Video heißt ja jetzt auf Lateinisch, ich sehe. Also, die haben mal so eine Messung gemacht, was andere Leute von 32 Metern Entfernung sehen, sehe ich von 2. Ich finde das echt so abgefahren. Die Saskia macht Videos, ja. Und die sieht fast nichts. Die ist fast blind. Deswegen ist es auch manchmal schwierig, in die Kamera zu gucken. Das haben mir schon Leute in die Kommentare geschrieben. Und manchmal zum Beispiel auch, wenn ich mich von weiter weg filmen will, dann sehe ich gar nicht, ob die Kamera mich wirklich aufnimmt. Dann muss ich mit meinem Handy sozusagen mit der Foto-App da ranzoomen an das Display von einem Camcorder, um zu gucken, ob ich da auch wirklich im Bild drin bin oder sonst was. Also ihr seht mich ja jetzt. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet mich nicht sehen. Wir sind gestartet 2011 im November, da hatten wir 13 Millionen Views im Monat zusammengenommen. Wir liegen jetzt im Mai 2014 bei knapp 300 Millionen Views im Monat. Also sind im Schnitt jeden Monat um 10% gewachsen. Den, glaube ich, den kennt jeder von euch YouTube-Fans. Das ist Christoph Krachten von Mediakraft. Jemand, der sich nicht damit auseinandergesetzt hat, für den ist das komplett irrational, was da passiert ist. Christoph hat Mediakraft gegründet. Das ist dieses Riesen-Network, also so eine Art Produktionsfirma, die die ganzen Mega-Acts auf YouTube vermarktet und vernetzt. Und ja, richtig produziert teilweise im Profi-Filmstudio und so halt mit allem, was dazugehört. Wenn ich es als Medienmensch sehe, dann ist das eine Revolution. Dann ist das eine Medienrevolution, die da stattfindet. Weil plötzlich hat jeder Mensch die Möglichkeit, Medien zu machen. Eben, er kann schreiben, er kann Videos machen und potenziell eine riesige Menschenmenge erreichen, ohne dass da irgendein Torwächter wäre, wie ein Fernsehsender mit einem Chefredakteur, einem Intendanten, einem Programmchef und einem Redakteur, ohne dass irgendjemand Fremdes darüber entscheidet, was zu sehen ist oder was nicht zu sehen ist. Zu Mediakraft gehört die Mega-Comedy-Truppe YTT, die inzwischen, glaube ich, schon so 3 Millionen Abonnenten hat. Le Floyd auch, so mit 2 Millionen oder so, Ponk, Darum, Ape Crime, Bullshit TV und. Ich sag euch, oder ihr wisst es ja eh schon, das sind so richtige Megastars. Also jetzt mega, an die es gar nicht so leicht ranzukommen. Früher mochten wir beide sehr der YTT. Man mag noch so Simon Desue. Also ich guck noch Cold Mirror. Und dann guck ich noch Bullshit TV. Und ich guck auch Space Frogs und Tuttle. Ja. Die Kids gucken heute schon mehr Online-Videos als Fernsehen. Statistisch jetzt. Das ist eine eigene Kultur, die sich da bildet, wo auch Erwachsene oder Menschen, die nicht in dieser Zielgruppe sind, einen schweren Zugang zu haben. Und wenn die über die Themen wie Gaming, Filme oder sonst was reden, dann komme ich da nach 10 Sekunden nicht mehr mit und ich weiß überhaupt nicht mehr, worüber die reden. Also sei es Verben, Adjektive, Substantive, ich weiß nicht mehr, worum es geht. Ich kann dem nicht mehr folgen. Christoph ist ja auch schon voll alt. Der ist fast 50 oder so. Aber ihr kennt das ja alle. Es gibt die ersten YouTube-Kanäle. Die Sache mit den Katzenvideos ist echt has-been. Jetzt gibt es Channels. Es gibt Comedy-Channels, Beauty-Channels, Let's Play-Channels, von Dschihadisten, Werbe-Channels jetzt mal ganz abgesehen. Es gibt die verrücktesten Tutorial-Channels. Zum Beispiel gibt es zig Videos, die beschreiben, wie man sich das Handgelenk bricht. Okay. Guys, I'm gonna show you how to break your wrist. Es gibt irre viele von diesen Videos, in denen junge Mädchen sich flüsternd über die Kamera beugen. Hallo. Und so tun, als ob sie dem Zuschauer die Haare kämmen oder den Kopf massieren. Keine Ahnung. Wahrscheinlich holen sich die Typen da drauf einen runter oder so. Hallo und herzlich willkommen in unserem Friseursalon. Was darf ich für Sie tun? Was darf ich für Sie tun? Dann gibt es diesen Trend auf YouTube zu fragen, ob man gut aussieht oder nicht. Hallo Leute, ich wollte mal fragen, ob ich hübsch oder hässlich bin. Am I pretty or am I ugly? Andere führen einfach ihre Einkäufe vor. Das sind die Shopping-Haul-Videos. Also von Haul wie Beute. Wir haben heute einen schönen Tag in der Stadt verbracht und waren sehr viel einkaufen bei Primark. In Korea filmen sich tausende junge Frauen einfach beim Essen und verdienen mit den Videos teilweise ihren Lebensunterhalt. Weiß der Geier warum. Das ist super spannend, weil man sieht auch auf YouTube Sachen, die würde man sich wahrscheinlich in seinem Kulturkreis überhaupt nicht angucken, aber woanders sind die super erfolgreich und da wird es auch sicher. Ich sag mal sowas wie Gangnam Style, was ja eine ganz bestimmte koreanische Pop-Richtung ist, die nie hier rübergeschwappt ist, aber mit Gangnam Style ist sie rübergeschwappt. Opern Gangnam Style. Gangnam Style ist mit 2 Milliarden Views das erfolgreichste YouTube-Video ever. Eins der größten viralen Videos. Also viral von Virus jetzt, weil sich das verbreitet hat wie ein Virus. Opern Gangnam Style. Virale Videos. Oder ich würde 2 Thesen vertreten. Man kann Viralität nicht planen, man kann Viralität planen. Wenn ich guten Content mache, also wenn er so gut immer wieder ist, dass das Publikum ihn gerne sehen möchte, das heißt, dass er kreativ gemacht ist, dass er professionell gemacht ist und so weiter und so fort, dann werde ich das eben auch erreichen. Aber das ist keine Viralität, das ist das, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Online-Video ist von dem Nischen da sein, wo mal 100 Views auf einem Video waren, mal 1000 Views oder mal 10.000 und dann haben alle die Sektkorken knallen lassen, ist es zum Massenmedium geworden. Es ist wirklich zum Massenmedium geworden und das ist der große Unterschied, dass ich jetzt plötzlich Millionen erreichen kann, aber eben nicht viral, sondern wirklich geplant. Ich mache Programm und das Programm kann Millionen erreichen. Es gibt News-Channels auf YouTube, Geschichts-Channels, Tag-Videos, Vlogs, Follow-Me-Arounds und. Echt voll die Explosion der Kreativität. Viele Channels sind lustig oder originell oder interessant und super viele sind voll langweilig. Guten Morgen, Allwissende. Megadöner schreibt mir. Mach bitte ein Video zum Thema Langeweile. Und das finde ich so fantastisch, dass aus der Interaktion mit dem Publikum Inhalte entstehen. Wenn ihr Wünsche habt, was ich bei meinem Montagsvideo machen soll, dann könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben halt ganz viele Leute und das ist wieder die super positive Seite, die wären bei jedem Casting im Fernsehen durchgefallen, weil die sind schüchtern, die sind eigentlich in sich gekehrt, aber vor der Kamera blühen die auf und können eine Kreativität ausleben, die die sonst nie hätten zeigen können. Und da finde ich das eine unglaubliche Chance und das ist was super Positives. Oft bin ich so schüchtern und zurückhaltend, da komme ich gar nicht dazu groß zu reden und da macht es mir einfach Spaß. Ja, weil ich einfach da weiß, die Leute, die es interessiert, die gucken es, aber die Leute, die es nicht interessiert, die können ja wegschalten. Guten Morgen, allwissende Junku Rosu schreibt mir auf Twitter. Können Sie bitte erklären, warum manche Menschen schüchtern sind? Nun, Junku Rosu, eigentlich sind gar nicht manche Menschen schüchtern, sondern die Mehrheit aller Menschen sind schüchtern. Der nächste Channel, den ich euch vorstellen will, ist der von Dr. Allwissend. Ich bin Boyer Schwemmer. Im Internet auch bekannt als Dr. Allwissend. Nun, Schüchternheit ist quasi die Angst davor, von anderen negativ beurteilt zu werden. Du bist schlecht, Hurenkind. Und auch diese Angst hat einen gewissen Sinn, denn wir Menschen sind ja soziale Wesen und brauchen den sozialen Kontakt zu anderen Menschen. Und es ist richtig alt. Auf Twitter hat mich Ed Daskyagami gefragt, warum sind einem Eltern peinlich? Das war so ganz spontan. Also ich hatte halt dann eben dieses blaue Hemd, die Krawatte und diese Brille auf, irgendwie so. Das hatte ich halt gerade da und dann ist quasi irgendwie so ein bisschen diese Figur daraus entstanden, dass das dann so ein bisschen zu meinem Markenzeichen wurde und dann war ich irgendwann Dr. Allwissend und so. Warum wir spielen? Nun, das ist eine sehr interessante Frage. Warum man Selbstgespräche führt, also wirklich. Warum ist uns Stille oder Smalltalk peinlich? Warum schämen wir uns manchmal für fremde Menschen? Warum ist Schule immer so langweilig? Ich habe im Prinzip für so einen Wissenschaftsverein gearbeitet, also jetzt nicht als Wissenschaftler, sondern in der Geschäftsstelle einfach Konferenzen organisiert, relativ langweilig und ich wollte dann irgendwie was Kreatives machen, wollte ein kreatives Hobby haben und habe dann einfach damit angefangen. Das kleine Mariechen fragt, was ist Ironie? Also, die Frage war doch mit Sicherheit ironisch gemeint. Jetzt ist es mein Hauptberuf, ja. Klingt genauso komisch für mich wie für dich vielleicht. Aber es ist ein Beruf geworden und ich lebe davon. Eigentlich auch, ich glaube, man kann auch von ganz gut leben. So. Also ich werde jetzt nicht reich damit, aber es. Ja. Fangen wir doch einmal damit an, was Ironie nicht ist. Ironie ist nicht, wenn man das eine sagt und das andere meint. Wenn man etwas anderes sagt, als man meint, ist das einfach nur eine Lüge. Ironie ist es, wenn man das eine meint, aber etwas anderes sagt und trotzdem will, dass der Gesprächspartner das versteht, was man eigentlich meint. Wie schafft man es nun, dass jemand versteht, was man meint, obwohl man etwas anderes sagt? Bei mir war das so, als ich schon so ein paar tausend Klicks hatte, da kam dann so eine Mail von YouTube. Ich habe es erst gar nicht kapiert, aber im Prinzip stand da drin, wenn ich am Partnerprogramm teilnehme, dann wird Werbung vor meine Videos geschaltet und ich kriege dann einen Teil der Einnahmen. Die geben mir Geld. Und das ist ein Riesenvorteil. Das ist wirklich ein Vorteil, dass es Möglichkeiten gibt, davon zu leben. Ja, naja, wie läuft das? Ich meine, das ist halt, die Videos werden halt vermarktet, ne? Da läuft halt Werbung dann davor. Und da kriegt ein Teil von YouTube dann erstmal und dann aber eben ein Teil auch die Leute, die Videos machen. Und dann, dann mache ich halt ja auch noch so ein bisschen Werbedeals oder so Product Placement, habe ich so ein paar Mal gemacht auch schon. Wie zum Beispiel damals, als ich 150.000 Euro von der Firma Ferrero bekommen habe für diese sehr geschickt platzierte Tic-Tac-Dose im Regal. Was ist Ironie? My name is Andy Warhol and I just finished eating a hamburger. Ja, das war jetzt Andy Warhol. Warhol. Im Jahre 1981. Der sitzt da einfach an einem weißen Tisch, packt seinen Hamburger aus, isst den und sagt dann den Satz. My name is Andy Warhol and I just finished eating a hamburger. Das Video dauert 4,5 Minuten und hat bei YouTube fast 1 Million Views. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein sehr guter Burger war. I just finished eating a hamburger. Das ist, glaube ich, das perfekte YouTube-Video, ja. Exotic TV. Es wird wieder Zeit, euch zu zeigen, was ich die letzten Wochen gekauft habe. Ja, und mein nächster Tipp, also der nächste Channel, den ich euch wärmstens ans Herz legen will, ist die liebe Metab von Exotic TV. Also bei mir ist halt Product Placement ist das, womit ich das meiste Geld mache. Und YouTube, also Werbung, ist da halt schon minderer Teil. I just finished eating a hamburger. Ein Hamburger von Burger King war das. Und ich muss sagen, Leute, ich finde die auch echt lecker. Ihr auch? Schreibt mir das doch bitte in die Kommis. Hallo ihr Lieben. So, heute möchte ich mit euch über meine Hautpflegeroutine reden. Das ist sehr lustig. Das ist, ich sag mal, es gibt zwei Standpunkte, die man dazu haben kann. Ja, wen interessiert das denn? Aber was ich total spannend finde, das ist total innovativ. Da kamen Leute auf die Idee, verdammt nochmal, die Plattform ist ja ideal, um anderen Mädchen zu zeigen, wie schminke ich mich eigentlich. Weil was machen die in der Pubertät? Sie lernen von anderen Mädchen, wie man sich schminkt. Und das finde ich toll. Da hat sich ein neues Format entwickelt, ganz aus der Dynamik des Netzes heraus. Ungefähr vor 5 Jahren habe ich das erste Mal ein YouTube-Video entdeckt. Da ging es auch um das Thema Schminken. Und da war ich so begeistert von, weil ich überhaupt gar keine Ahnung vom Schminken hatte, dass ich dann damals meinen allerersten Lidschatten gekauft habe. Wenn du zum Beispiel Ideen brauchst, wie du deine Augen machen kannst oder so, dann guckt man sich das schon mal an. Wenn man jetzt irgendwas Besonderes machen will, jetzt zum Beispiel Smoky Eyes oder so, man weiß nicht, wie man die schminken soll, dann guckt man sich schon ein YouTube-Video an. Das war Ebru's Beauty Lounge, die macht immer noch Videos. Sie war auch Türkin, weshalb das für mich dann noch mehr interessant war, weil ich meine, man identifiziert sich ja dann schon mit jemandem, der auch noch dieselbe Kultur hat. Und habe ich meine Mutter sofort gerufen und ich so, Mama, guck mal, da ist eine Türkin und sie macht Schminkvideos im Internet. Und sie ist ja ein ziemlich lockerer Mensch. Sie war auch mit einem Deutschen verheiratet, also so Sachen. Dann ist so, cool, das ist endlich mal jemand, die so tickt wie ich. Du bist keine vorbildliche Türkin. Keine vorbildliche. Da hatte ich diese ganz normalen Digicams, die von der Qualität sehr, sehr, sehr schlecht waren, gekauft für 100 Euro damals und habe mich dann tatsächlich im Bad versteckt, damit mich auch niemand hört, weil das war ja, oh mein Gott, meine Eltern hätten mir Vogel gezeigt, wenn ich da alleine vor der Kamera rede. Cooles Video. Smiley, du bist so geil. Herzchen. Smiley. Klar, am Anfang war es dann, hat man sich gefreut, wenn ein Mensch sein Video geguckt hat und das auch noch kommentiert hat. War dann schon so bei 100 Views, da bin ich ausgerastet, weil ich so dachte, oh Gott, da ist jemand, der abonniert deinen Kanal und der interessiert sich dafür, was du machst. Deine Videos sind alle der Hammer. Du bist meine Lieblings-YouTuberin. Smiley, absolut. Ja, da irgendwie nicht großartig drüber nachgedacht, ob das irgendwie erfolgreich werden kann oder sowas. Ich habe einfach gemacht und dann hatte ich so 100 Zuschauer, 200 Zuschauer, 300 und es ging dann so langsam hoch irgendwie, da war ich schon so ein bisschen nervös irgendwann, so dachte so viele Leute gucken jetzt dazu, was ist da los? Ja. Und dann ging das auch sehr, sehr schnell. Ich glaube, innerhalb eines Monats hatte ich dann schon meine 1000 Abonnenten und hat dann schon drauf geguckt, ne? Jeden Tag aktualisiert, wie viel sind es heute? So gemacht habe ich die letzten 100.000 YouTube-Videos nicht mehr. Laufen aus, so danke, süß. Ich hatte teilweise dann auch schon so ein bisschen Angst, könnte man sagen. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen unruhig geschlafen, weil ich gedacht habe, so viele Leute gucken das jetzt irgendwie und es ist mir fast peinlich irgendwie. Ich habe jetzt circa 30.000 Abonnenten ungefähr. Ja, geht auf die 30.000 zu. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja schon mehr, als das in ein Stadion passt. Ich glaube, so ein Dreivierteljahr oder sowas hat es gedauert. Dann, da hatte ich so vielleicht so 5.000 Abonnenten und dann ging es plötzlich ganz schlagartig so 10.000, 20.000, 30.000, dann habe ich innerhalb des nächsten halben Jahres habe ich dann quasi die 100.000 Abonnentengrenze voll gemacht. Dr. Alvesen, erklärst du mir, was umgekehrte Psychologie ist oder muss ich dich erst mit einem Toast bewerfen? Hallo Dr. Alvesen, mach doch mal ein Video über Humor. Aber auch eine Frage, warum gucken wir deine Videos? Warum gehen alle ins Inter und melden sich auf Social Community? Was ist der Sinn am Leben? Und heute hat Dr. Allwissend schon über 300.000 Abonnenten. 52 im Moment, also es geht nicht so weit rauf, aber vielleicht ja eine Person pro Woche oder so. Ich bin immer noch trotzdem glücklich für jeden Einzelnen, der sich für meine Videos interessiert. Ja, und heute geht es auf jeden Fall um das Thema Mach's einfach und ja, verwirkliche deine Träume. Und das ist echt wichtig. Naja, also ein paar mehr fände ich schön. Ich weiß natürlich nicht, wie das wäre mit 100.000 Zuschauern oder so. Ich denke nicht immer, dass man Erfolg an etwas messen kann, beziehungsweise an, weiß nicht, für YouTube an einer hohen Abonnentenzahl. So ein Bullshit. Wen interessiert die Abonnentenzahl? Aber ja, ich würde mich natürlich schon freuen, wenn ich noch mehr Leuten mit meinen Videos eine Freude machen kann. Und das ist ja mein Hauptziel, so vielen Leuten wie möglich, ja, mit meinen Videos den Alltag zu versüßen sozusagen. Achte mal ein bisschen mehr auf deine Kameraeinstellung. Hier ist diese nicht so toll. Ansonsten sehr gut herübergebracht. Aber Dali. Ich habe halt auch in meiner Schule oder so schon viele Erfahrungen gehabt, wo, ja, da waren so 3-4 Jungs in unserer Klasse und die haben immer so den Klassendepp gesucht. Immer derjenige, der was Falsches gesagt hat oder dem irgendwas Peinliches passiert ist, auf dem haben sie dann 3 Wochen rumgehackt und das habe ich noch nicht ganz von mir weggekriegt. Mach weiter so, Saskia. Lass dich nicht runterkriegen. Ich möchte einfach kreativ sein. Früher habe ich halt sehr gerne geblockt, aber jetzt merke ich einfach, bei Videos kriegt man viel mehr Resonanz. Hier bei YouTube habe ich schon in meiner ersten Woche irgendwie 3 Kommentare bekommen und so. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Im Moment fühle ich mich sehr gut. Ich habe immer so viele Probleme gehabt und gedacht, oh, mein Leben ist so blöd und so. Und jetzt bin ich zum ersten Mal so richtig im Leben froh, dass ich bin und dass ich mein Leben habe und denke nicht, oh, ich würde so gerne mit anderen Leuten tauschen. Ich dachte, boah, anderen Leuten geht es bestimmt auch so, dass die jetzt gerade eine schwierige Phase im Leben haben. Und da wäre es doch cool, wenn da mal jemand da wäre, der nicht immer sagt, boah, dein Leben wird den Bach runtergehen oder irgendwas Negatives, sondern ja, der die motiviert, aufmuntert und dann auch unterhält und ja, ihnen so ein bisschen Motivation und Spaß für den Alltag gibt. Ich werde, nachdem ich tot bin, mit Gott dort sitzen und Gott wird einen Fernseher aufmachen, richtig geil, richtig großen, den noch niemand hat, so die neueste Version von 2050 und wird den Fernseher anmachen und so die lustigsten Momente zeigen. Und wenn du immer so depressiv bist und unmotiviert, dann hast du da nichts dir anzugucken und wirst du das denken, so, oh, war ich blöd. Wieso habe ich nichts aus meinem Leben gemacht? Was immer ihr für ein Problem habt, egal wie selten und ausgefallen es euch vorkommt, ihr seid auf jeden Fall nicht allein damit. Schon 3-mal wurde der Deutsche Webvideopreis verliehen. Ja, morgen geht's zum Webvideopreis. Ich hatte echt einige Hindernisse zu überwinden. Ich hatte nicht mehr viel Geld, um mir ein Zugticket zu kaufen. Ich musste gucken, wie mache ich das, wie komme ich da überhaupt hin und Übernachtung und alles Mögliche. Aber das ist jetzt alles erledigt, denke ich mal. Ich hoffe, dass morgen keine großen Probleme bei der Reise auftauchen, aber auf jeden Fall freue ich mich total drauf. Wir sind beim Webvideopreis, ja. Was soll ich sagen, Leute? Hier ist Glanz und Glamour angesagt. Joko und Klaas moderieren. Roter Teppich. Und ich muss hier auch andauernd Autogramme geben. Voll anstrengend, aber ihr seid so geile Fans. Ich liebe euch. Ja, man hat Angst vor der Öffentlichkeit, natürlich irgendwie, von der großen Masse, die anwesend ist. Ich meine, das sind ja dann irgendwie nur Zahlen, so. Man sieht ja nicht Leute, man steht ja nicht auf einer Bühne und hat irgendwie so 100.000 Leute vor sich, aber wenn man sich das halt irgendwie vorstellt, dann macht das einem schon ein bisschen Angst. Ja. Schade, dass keins meiner Videos ins Finale gekommen ist. Ich habe ja natürlich auch teilgenommen. Einmal war es mein Weihnachts-Animationsvideo und einmal war es noch ein bisschen witziges Silvester-Video, wo ich Leute auf irgendwie unterhaltsame Art daran erinnern wollte, dass sie doch nicht so viel trinken sollen, sonst haben sie am nächsten Tag Kopfweh und alles und ja. Irgendwann war es dann so, es gab ja dann zum Beispiel den Video-Day, da war ich dann und das war dann so das erste Mal, dass dann Leute auf mich zukamen und Autogramme wollten und Fotos mit mir gemacht haben und sich dann so eine Traube um mich gebildet hat und da war ich dann auch völlig fertig. Also das war auch so, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich bin da hingegangen, so ganz ohne irgendwie, ich dachte, ich wollte halt ein paar Leute treffen, die da sind, ein paar andere YouTuber so. Ich gucke jetzt, worauf ich bisschen nicht ganz so viel Stufen runterlaufe oder irgendwas, was ich ohne es zu merken. Wir haben unsere Lieblings-YouTuber besucht, also gesehen, Autogramme bekommen, Fotos gemacht. Es sind noch nicht alle, ich habe noch auf meinem Problem. Vivi, Julia, Marvel. Simon Desiu, ja. Kollege. Bitte nehmen Sie jetzt Platz. Dankeschön. Einfach ein bisschen mehr Kontakte knüpfen und mich in der YouTube-Szene noch ein bisschen mehr integrieren. Plätze gibt es, wo ich ein bisschen was sehen kann. Eins. Herzlich willkommen zum Web-Videopreis. Ladies and Gentlemen, der Preis in der Kategorie FAQ geht an Dr. Allwisse. So ist es. Was tatsächlich bedeutet dieser Preis, weil das war ja sicherlich nicht der Grund, warum du angefangen hast damit. Ja, es bedeutet mir auf jeden Fall ein bisschen Bestätigung dafür, dass ich da so ein bisschen was richtig mache, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch an Dr. Allwisse. Viel Spaß noch. Ich gucke, ob ich vielleicht noch irgendjemand finde vom Videocamp oder so, wobei das ziemlich schlechte Chancen sind, weil ich hier kaum einen Überblick habe bei den ganzen vielen Leuten. Wahnsinnig viel Russia auf der Aftershow-Party. Das könnt ihr euch echt also gar nicht vorstellen. Alle YouTube-Stars sind da. Sehen und gesehen werden, sag ich mal. Und da ist auch unser stolzer Preisträger. Ich glaube, es ist halt irgendwie so diese Mischung aus Wissensvermittlung und Comedy. Es ist halt so ein bisschen lustig, aber es ist auch was, wo man irgendwie am Ende was mitnehmen kann. Und das finden, glaube ich, die meisten am besten. Ja, aber dann danach und auch davor dachte ich, ja, ich könnte ein paar mehr Kontakte knüpfen. Aber da war es so voll und viele Leute kannte ich dann nicht und wusste gar nicht irgendwie, ob ich mit denen ein gemeinsames Thema irgendwie anfangen könnte. Der Hauptpart, also wofür ich gekommen bin, also mehr YouTube-Kontakte zu knüpfen, ist irgendwie ein bisschen daneben gegangen. Du fetter Hurensohn. Ich hatte halt einen Typ, der halt einen fiesen Kommentar unter alle meine 63 Videos gepostet hat. Also immer der gleiche Kommentar. Also irgendwie, ja, du Hurensohn, obwohl ich eine Frau oder ein Mädchen bin. Und vielleicht ein Wochenende habe ich lang gedacht, oh Mist, was ist denn das? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber dann habe ich mich auch eben in diesem YouTube-Forum erkundigt und die haben gesagt, mach dir nichts draus, das ist ganz normal. Und das Schlimmste ist, weshalb man sich unmotivieren lässt, weil man denkt, man entspricht nicht einem bestimmten Schönheitsideal. Hallo, in welcher Welt leben wir, dass es noch tatsächlich Leute gibt, die sich so wegen ihrem Aussehen schlecht machen, weil man einem bestimmten Typ nicht entspricht? Naja, ich meine, man wird natürlich auch bewertet dann sozusagen in den Kommentaren. Also das ist ja... Und irgendwann kommen natürlich auch ab und zu mal fiese Kommentare. Also weiß ich, ey, du Hurenkind oder du fette Qualle oder du, also da, das weiß ich nicht. Ja, ich meine, das sind wahrscheinlich auch irgendwelche 12-Jährigen, die halt gerade ein bisschen frustriert sind oder sowas, aber... Zum Glück hat YouTube so einen Filter, wo dann die Spam-Kommentare landen, wo dann auch diese Kommentare, die man nicht hören möchte, landen. Also das Problem ist halt auch, dass viele türkische Zuschauer mich auch sehr kritisieren, weil ich halt nicht in das Weltbild vieler junger Türken reinpasse. Also vor allem, wenn das junge türkische Männer sind, dann werde ich da schon oft sehr beleidigt. Also kommen dann so Wörter, Schlampe und sowas. Ich habe es mir jetzt angewöhnt, bei gewissen Kleidern keine BHs mehr anzuziehen und ja, es ist super. Ich weiß ja, in was für ein Umfeld sie aufgewachsen sind. Aber dafür mache ich auch die YouTube-Videos. Ich kriege auch manchmal Kommentare von Mädchen, die sagen, ich habe dich früher so gehasst dafür. Aber heute ist es das Einzige, was ich möchte. Auch frei sein und meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich finde dich mega sympathisch. Smiley. Herzchen. Du unterscheidest dich von den anderen YouTubern, weil du mit allem irgendwie so voll ehrlich bist und dir nichts peinlich ist. Smiley. Finde ich voll gut. Herzchen. Am Anfang war das auch immer so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh Gott, du hörst mit YouTube-Videos aus. Klar, ganz am Anfang habe ich immer tolle Kommentare bekommen, aber ab irgendeinem Zeitpunkt kommen dann wirklich diese hasserfüllten Kommentare. Da muss man einfach für sich selbst lernen, dass nicht jeder einen mag und das ja im wahren Leben nicht anders ist. Nur im wahren Leben sagt das nicht jeder so offen wie auf YouTube. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Das finde ich so beeindruckend. Die Saskia ist praktisch blind. Wie viel Sehkraft sie noch hat? Also in Prozent ausgedrückt. Irgendwie 10 oder so, ich weiß, ja, so um den Dreh. Also die ist fast blind und die macht Videos. Ich sehe. Sie sieht nicht, aber sie wird gesehen. Wird gesehen. Willst du denn gesehen werden? Von wem? Von den Jungs, die dich damals gehänselt haben? Ich weiß nicht, also wenn es dich thematisch interessiert, über was ich rede, dann sind die natürlich eingeladen. Neue Zuschauer, die interessiert an meinen Sachen sind natürlich schön, aber wenn es dich jetzt nicht interessiert und dir dann eh lieber schlechte Kommentare schreiben, dann denke ich, nee, ich brauche jetzt nicht noch mehr schlechte Kommentare. Es gibt zwar eben ein paar Leute, die manchmal fiese Kommentare schreiben, aber es gibt natürlich auch einige Leute, die sagen, oh, dein Video ist gut wie immer oder du machst so tolle Videos oder wenn ich von der Arbeit komme und gestresst bin und müde bin, dann tankt mich deine begeisterte Art und euphorische und positive Art wieder auf mit neuer Kraft oder so und das gibt natürlich Selbstvertrauen und ist natürlich sehr schön zu hören. Da ist ein Mädchen, die will gesehen werden, obwohl sie wenig Erfahrung mit dem Sehen hat. Und da ist ein Mädchen, die will aus anderen Gründen gesehen werden. Es war aber schon irgendwie immer so, dass ich ein bisschen eitel bin. Ist halt so. Kann man nicht ändern, dass man eitel ist, oder? Ich weiß nicht, ob das was Schlimmes ist, eitel zu sein. Ich mein's ernst. Das nervt mich langsam, wenn ich immer noch höre, ich bin nicht so schön wie du. Ich meine, ich bin auch nicht perfekt. Guck mal. Ich habe Paradontose, Meine Zähne gehen auseinander und ich habe keine perfekten Zähne nach unten. Ich liebe dein Outfit mit den High-Waist-Röcken. Ich persönlich habe auch so viele von ihnen, die machen so eine Top-Figur. Smiley. Du bist so hübsch. Herzchen. Ich werde gesehen. Mir ist Authentizität wichtiger und ich bin eh jetzt nicht so ein Mensch, der jetzt super viel auf irgendwelche oberflächliche Sachen achtet, die, was jetzt alles irgendwie ganz toll aussehen muss. Mir ist viel wichtiger, eben meine Message rüberzubringen. Wenn ich hier schon in einem Dreiecksform eure Augenringe wegkaschiert, dann habt ihr es einfacher später beim Konturieren. Mir kommt das jetzt manchmal so vor, als ob die Saskia nicht die Einzige ist, die schlecht sieht. Heutzutage ist es ja wirklich so, dass es Menschen hauptberuflich machen und so viel Zeit und Geld investieren, dass es dann auch berechtigt ist, dass man da auch mal für entlohnt wird. Das hat sehr lange gedauert, bis das irgendwie auch von den Zuschauern akzeptiert worden ist, weil da war immer irgendwie die Frage, okay, die kriegen Geld dafür, ist dann die Meinung noch echt oder ist es dann gekauft? Das ist nicht so gern gesehen. Nicht so gern gesehen. Ich krieg so viele Sachen zugeschickt, also es ist nur, weil mir jetzt jemand was zuschickt, heißt es nicht, dass ich da eine positive Meinung sage. Sehen nicht, du siehst nicht. Du siehst keine Werbung, wieso nicht? Vielleicht hast du so einen Adblocker, der die Werbung da rausblockt oder so, ich weiß es nicht. Bei uns hat ja Primark aufgemacht, die Hose hat 11 Euro gekostet und guckt mal, ihr habt sie ja schon in meinem letzten Video gesehen. Konsum ist ein wichtiges Thema, es gibt Technikkanäle, wo Technik getestet wird, es gibt eben Beauty-Kanäle oder Beauty-Lifestyle-Fashion, nenne ich es mal, weil es auch um alles Mögliche geht, was da gezeigt wird, die zeigen, was sie eingekauft haben. Ist immer wieder ein wichtiges Thema. Die Leute suchen halt da auch Beratung. Das wollen die Leute immer wissen. Was kaufe ich denn? Ich kaufe bei Primark zum Beispiel nicht mehr ein, obwohl ich heute ein Primark-Urteil anhabe. Das Problem ist halt immer, okay, es gibt nicht so viele Alternativen. Ich habe junge Zuschauer, die können sich vielleicht kein 50-Euro-T-Shirt leisten. Man kann halt auch nicht die Welt verändern, denke ich. Aber es kommt natürlich immer ein bisschen zu kurz. Man kann nicht in jedem Video darauf dieses Thema eingehen. Ich sehe. Das will niemand sehen. Nicht sehen. Es ist halt immer dieser Zwiespalt. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich es jetzt nicht sage, zeigt es jemand anders und die kaufen es trotzdem. Die Klamotten, die ich trage, die sind alle in der Infobox. Ich werde ab jetzt immer alles verlinken, auch was ich trage. Wir haben das professionalisiert, wir haben eine Vermarktungsagentur und wir bieten wie im Fernsehen Product Placements an. Das heißt, es gibt ganz bestimmte Richtlinien, nach denen wir das machen. Es ist immer gekennzeichnet. Der Zuschauer muss wissen, was ist Werbung, wo gibt es eine Kooperation mit einem Hersteller von irgendwas. Das muss der Zuschauer wissen. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich weiß es nicht. Also kann schon sein, dass dann manche, wenn die so groß sind, dann sind ja Firmen viel mehr an denen interessiert, dass die dann vielleicht mal so Schleichwerbung einbringen oder so. Aber genau unterscheiden kann ich das nicht, ehrlich gesagt. Du willst beim Förderprogramm der European Web Video Academy und der Film- und Medienstiftung NRW mitmachen und mit Workshops und Beratung unterstützt werden? Ja. Also es gibt da auch so Programme von YouTube und so, die Professionalisierung fördern. so Workshops, das Videocamp zum Beispiel. Die haben eine Session gehalten über Agieren vor der Kamera, wie präsentiert man sich am besten vor der Kamera und wie spricht man und wie, dass man vor der Kamera mehr Emotionen und mehr, ja, einfach ein bisschen mehr übertreiben soll sozusagen, weil die Kamera einen automatisch mehr, ja, schüchtern und leise und zurückhaltend macht. Ja, und ich habe auch allgemein, ich habe halt auch versucht, allgemein mehr, ja, weniger zu sagen und einfach, ja, mehr, das so ein bisschen mehr, ja, zu gestalten, dass das, ja, hoffentlich den Leuten mehr Spaß macht. Also eigentlich ist das ja so, wenn man das jetzt mal kritisch sieht. Wir werden dressiert, uns ständig zu präsentieren nach den Gesetzen des Showbiz. Google trainiert uns. Und ich weiß gar nicht, ob das so cool ist. Wenn die das noch nicht professionell ist, dann sind die ja meistens noch ziemlich am Anfang. Dann haben die auch noch viel mehr Ideen und sind viel witziger, finde ich. Bei manchen merkt man das, wenn je professioneller sie werden, hat man ein bisschen das Gefühl, dass sie mehr auf Geld aus sind. So. Die meisten, die wollen ja eben dieses Authentische. Die wollen ja nicht Hochglanz-Videos haben, sondern die wollen ja, dass du authentisch bist, dass du dich vor dir in die Kamera stellst. Und das versuche ich halt immer noch beizubehalten, dass ich halt nicht zu professionell werde. Klar, man upgradet dann schon mal auf eine bessere Kamera, aber ich versuche da jetzt nicht perfekten Schnitt und sowas zu haben, weil das ist nicht authentisch. Also, ich glaube, das wird eigentlich voll ausgeschlachtet, dieses Pseudo-Authentische. Die Videos sind erfolgreich, weil man denkt, das ist das Mädchen von nebenan. Aber in Wirklichkeit wird das alles längst professionell produziert. Wenn ich in die Zahlen gucke, wenn ich gucke, wie viele Likes und Dislikes hat ein Video, wie oft wird es geguckt, wird Professionalität überhaupt nicht beklagt, sondern die freuen sich tierisch darüber, dass ein Video professionell produziert wird. Also ich glaube, dass wenn die Videos ihren Grassroots-Charme verlieren, dass dann vielleicht das verloren geht, was YouTube überhaupt ausmacht und so erfolgreich macht. Das Grassroots-mäßige gibt es immer wieder. Also wir haben immer wieder junge YouTuber, die ganz neu anfangen, die das Grassroots-mäßige haben, aber die wollen halt irgendwann davon leben. Siehst du es nicht? Siehst du es nicht? Wie nah musst du drangehen an den Bildschirm? Ziemlich nah, dass meine Haare schon fast dran sind. Also vielleicht so 5 cm oder 10 oder so. Was siehst du? Nichts. Heute mache ich den 50 Random Tags About Me Tag mit. Und hier ist Fakt Nummer 1. Ich hasse Ziegenkäse. Cooles Video, Smiley. Ich finde es echt cool, wie du dich traust, auch über den übelsten Scheiß und peinlichsten Sachen zu sprechen, Zwinker, sehr offen. Was siehst du? Nichts. Starsein ist was Normales geworden. Jeder ist ein Star und jeder muss das berücksichtigen, wenn er im Netz unterwegs ist, mit sozialen Medien. In Andy Warhols Filmen sind die echten Stars nur Stars. Die anderen, die Unbekannten, die Paradiesvögel und die Allerweltsmenschen, die er vor seiner Kamera postiert, die nennt er Superstars. Andy came into a luncheonette where I was working as a waitress. And he came over to me and said, you should be in movies. The luncheonette was like 6 a.m. and it was called Paradise Heaven or something. No, what was it called? Das ist jetzt zum Beispiel Candy Darling, eine von Andy Warhols Superstars. Der Warhol hat die einfach um 6 Uhr morgens in der Kneipe angesprochen. Ich glaube, seine 15 Minuten Ruhm, die kann mittlerweile jeder haben auf YouTube. Es geht auch, glaube ich, relativ schnell. I just finished eating a hamburger. Aber mal ehrlich jetzt. Wie viel Ruhm bleibt denn dann für den Einzelnen, wenn jeder ein Star ist? Der Witz bei Andy Warhol war ja, glaube ich, das Banale auf eine glamouröse Bühne zu stellen. Und dann wird es glamourös. Aber wenn jeder auf der Bühne ist, ständig, was ist denn dann? Das ist ja die große Frage irgendwie. Wenn irgendwann jeder sozusagen Videos macht und keiner mehr guckt irgendwie, dann funktioniert es halt auch nicht mehr. Ich habe jetzt Hunger auf einen Hamburger. Ich weiß nicht, ob das so eine Phase ist sozusagen, so wo jeder das will und es irgendwann vielleicht so sein wird, dass es einfach auch viele Leute geben wird, die da keine Lust drauf haben, also die einfach auf die 15 Minuten Ruhm auch verzichten würden. So. Jeder will so ein bisschen berühmt werden und im Internet geht's halt, theoretisch zumindest. Irgendjemand hat den Andy Warhol-Spruch dann fürs Internetzeitalter umgedichtet. In the future, everyone will be famous to 15 people. Wir haben quasi überall Speakers Corner. Überall steht einer und ruft was in die Menge. Mal mit größerer Lautstärke, mal mit kleinerer Lautstärke. Also jeder ist ja ein Sender. Das ist so, wir sind ja schon in so einer Situation, dass jeder ein Sender ist. Ich habe einfach das Problem, wenn ich zum Beispiel draußen bin und ich komme in einen Raum rein, das ein bisschen wärmer ist als draußen, ich fange sofort an zu schwitzen. Aber warum will das eigentlich jemand sehen? Warum? Das ist schon verrückt manchmal, was dann geguckt wird und erfolgreich ist und was nicht. Also wenn jetzt jeder ein Star ist, dann ist ja auch irgendwo niemand ein Star. Prominenz kommt von lateinisch prominere, hervorragend. Promineo, promines, prominet, prominemus, prominetis, prominent. Also vielleicht ist dieser komische Star-Kult jetzt um Metab und Dr. Allwissend, Waititi, LeFloid und um mich und alle. Vielleicht ist es so ein prähistorischer, so ein Rudi, so ein Reflex. Also so gesehen ist Star-Kult vielleicht schon längst total retro. Die Zahl der Prominenten stieg in den letzten Jahrzehnten so dramatisch an, man möchte meinen, Prominibitis verbreitet sich schneller als eine Zombie-Epidemie. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es so viel mehr Menschen gibt, die besonders sind, sondern vor allem daran, dass es mit Reality-TV und Casting-Shows, mit Social Media und Webvideo viel mehr und viel einfachere Wege gibt, von vielen anderen Leuten als besonders wahrgenommen zu werden. Manchmal ist der Teil mit dem Wahrgenommenwerden schon wichtiger als das eigentliche besonders Sein. Leute, ich bin hier jetzt auf dem Video Day in Köln. Und es ist der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Also ich hatte schon ein paar Mal Angst, dass ich hier erdrückt werde. Also ihr seid alle so süß, aber... Bleibt erstmal da, es geht ja weiter. Und wenn ihr dann da am Eingang seid, dann sagt ihr, wir müssen was zu tun sein. Einzeln hintereinander in die Zelte hineinzugehen, um ein Autogramm zu bekommen. Sollte das jetzt nicht möglich sein und hier werden einige Gitter umkippen oder einigen Leuten wird schlecht, dann müssen wir die Autogrammstunde leider abbrechen. Also mal ehrlich gesagt, hier stehen überall, also in jeder Ecke stehen hier irgendwelche unscheinbaren Teenies Schlange, um sich dann von genauso unscheinbaren Teenies Autogramme geben zu lassen. Das ist irgendwie voll absurd alles. Also irgendwie, ich weiß nicht. So, für wen ist das hier? Laura. Für Laura. Können wir noch ein Foto zusammen? Ja, komm. Dann. Vor 5 Jahren haben wir das erste Mal Videodays gemacht und da waren 400 Leute und da hat man jedem ein Autogramm gegeben. Das ging damals noch und beim nächsten Mal waren es dann 2000 und da war es dann schon so, dass wirklich YouTuber eingekesselt an die Wand gedrückt worden sind. Das ging gar nicht mehr. Im nächsten Jahr haben wir eine ganze Messehalle gehabt. Dann haben wir dann Absperrungen gebaut und links und das war auch echt schwierig. Ja, und dann sind wir letztes Jahr in die Lanxess Arena gegangen und es wird größer und größer, also 200, 2000, 4000, 10.000, 15.000. Jetzt haben wir 15.000 dieses Jahr. Und das, weil nicht irgendwer was für euch gemacht hat, sondern weil ihr das hier auf der Bühne gemacht habt, weil die kommen alle von euch. Vielleicht ist genau das der Grund. Also vielleicht ist das erste Mal überhaupt, dass es eine richtige Jugendkultur gibt. Weil das erste Mal den Jugendlichen nicht was vom Showbusiness vorgesetzt wird, sondern weil die Jugendlichen das erste Mal selber die technischen Mittel haben, ein Massenpublikum zu erreichen. Ja, das war total cool. Ja, ich habe viele kennengelernt. Man durfte auch mit denen reden, also die sind da auch wirklich rumgelaufen, also man konnte die auch anhalten und dann mit denen quatschen oder so. Und ich habe viele gesehen, die ich toll fand, aber eher die kleineren, weil die etwas größeren Kanäle, die konnten sich gar nicht bewegen, ohne dass Massen um sie herum stehen würden. Die Stars und das Publikum kann man ja gar nicht unterscheiden. Die jubeln sich ja eigentlich selbst zu. Das ist so Selfie-Jubeln. Ich krieg gleich einen Asthmaanfall, weil ich gerade Steve getroffen habe von Space Frogs. Und er auf meinem T-Shirt von Ninja Turtles unterschrieben hat und hier unterschrieben hat und ich ein Foto mit ihm habe. Ah, Steve ist so geil. Steve! Ich warte, dass ich ein Autogramm kriege. Dr. Allwissend. Er macht schöne Videos und lustige und schlaue. Einfach dieser Sarkasmus, der da in den Videos mit drin ist teilweise. Ich finde es echt faszinierend. Ja, ich fühle mich schon geschmeichelt. Weiß ich nicht, ob ich das verdient. Können Sie gerade hinten auf meinem Rücken ein Autogramm geben? Ja, ich mache kurz ein Foto mit der... Oder, okay. Nee, ach so. Doch, Foto. Ich bin ja selber Teil dieser Maschinerie. Und muss mich jetzt positiv äußern dazu. Sonst säge ich mir ja quasi hier den Ast ab, auf dem ich sitze. So, ein Foto machen. Ich komme zu dir runter. Das ist völlig irre, was hier abgeht. Ich wollte hier ganz normal durch den Eingang. Und da waren auf einmal diese ganzen Leute. Und die Security-Typen waren echt sauer. wenn die nicht gewesen wären. Also, die hätten mich erdrückt oder so. Ich frag mich echt, wie das hier weitergeht. Das ist ja eigentlich auch keine Autogrammstunde. Ich wollte eigentlich da drüben rein, aber dann kamen halt lauter Leute und wollten Fotos mit mir machen, mit rosa Kameras. Also ich denke schon, dass YouTube das neue Fernsehen wird. Also man sieht das ja auch. Man sieht ja auch, dass viele Fernsehkanäle ihre Programme und Inhalte auf YouTube verlagern und dass sogar viele Promis quasi ihren eigenen Kanal aufmachen, weil sie sehen, dass YouTube eben so eine Macht hat. Ich habe zwar einen Fernseher in meinem Zimmer, aber den nutze ich schon seit 4 Jahren nicht mehr. Wir werden in ein paar Jahren keinen Unterschied mehr merken. Alle Zeichen stehen darauf, dass es zusammenwächst. Ich werde in Zukunft gar nicht mehr wissen, woher mein Content herkommt. Aber ob das über den Satellit ist, aus dem Kabel, in Echtzeit, also live oder nicht live, werde ich nicht mitbekommen. Und Leute, wir liegen da ganz weit zurück. In Korea zum Beispiel, dem Samsung und LG Land, da läuft das schon ganz anders. Da gibt es sowas wie Afrika TV, Live-Privatfernsehen. Da sind die Internetverbindungen viel schneller und viel besser und jeder kann jederzeit seinen eigenen Livestream machen. Irgendwann ist es so, vielleicht so ein bisschen, was du hast, keinen YouTube-Kanal, du erzählst nicht jeden Tag irgendwie in einem Videoblog, was du machst, dann weiß ich gar nichts mit dir anzufangen oder so, kann sein, weiß ich nicht, ja, aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Im Moment kann, glaube ich, noch jeder entscheiden, was er macht. Also was ich glaube, also es gibt ja jetzt schon diese Google Glasses. Wir werden damit alle rumlaufen und wir werden alle auf Sendung sein, immer. Oder nee, es gibt ja diese Action-Cams, die man sich an den Kopf montieren kann, die einen dann immer filmt. So ein Film-Dauer-Selfie. Und jeder kann sich da reinloggen. Wir werden jetzt etwas tun, was es so auch noch nie auf der Welt gegeben hat. Eine Interception ist, wenn man ein Selfie von macht, ja, Selfie, während alle anderen auch ein Selfie machen. Das heißt, bei der Selfie-Nummer haben alle auf ihrem Selfie Leute drauf, die ein Selfie machen. Und die Leute, die ein Selfie machen und andere, wenn ein Selfie drauf haben, haben die jemanden auf der, da drauf, der auch ein Selfie macht, ein Selfie, Selfie, Selfie, Selfie. Und wisst ihr was? Das machen wir jetzt mit 15.000 Leuten. Holt die Handys raus. Nein! 3, 2, 1. Foto! Es wird eh überall Drohnen geben. So Kameradrohnen. Die kann man ja jetzt schon beim Elektromarkt kaufen für 99 Euro. Und die Drohnen und die Überwachungskameras überall verfolgen eh andauernd dein Gesicht. Klar, mit Gesichtserkennung geht das ja. Das heißt, man braucht nicht mal eine eigene Kamera. Du bist einfach auf Sendung. Immer. Wir sind auf Forschungsreise, weil das ist alles Neuland, niemand hat das bisher vorher gemacht. On-Demand-Video hat noch nie so viele Menschen erreicht und das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang, klar. Und wir sollten nicht vergessen, dass YouTube Google gehört. Unsere Dauer-Selfie-Channels gehören Google. Und Google gibt uns Geld dafür. Dafür, dass wir über unsere Gefühle und über unsere Pickel reden. Die YouTube-Partner sind eigentlich das Herzstück von YouTube. Also wenn es die nicht gäbe, dann wäre ja die Plattform nicht das, was sie ist. Das ist jetzt Munira Latrasch, die Pressesprecherin von YouTube Deutschland. Und die Idee ist, dass man natürlich die Partner von den Inhalten, die sie erstellen, profitieren lassen möchte. Und mit dem Partnerprogramm geht das. Also sie können ja damit jetzt richtig Geld verdienen. Gestern viele Autogramme gegeben. Heute hatte ich jetzt seit 10 Uhr bis vorhin so Interviews mit Presse, Fernsehen, alles, was so gibt. Aber so viel reden die ganze Zeit war anstrengend irgendwann. Natürlich, je mehr Leute das machen und je mehr Inhalte produziert werden, desto mehr Werbegelder können wir natürlich einnehmen. Also das ist ja ganz klar. Aber das Gute daran ist, je mehr Werbegelder es gibt, desto mehr verdienen die Partner eben auch. Und der Großteil der Einnahmen geht an die YouTube-Partner. Google gibt uns Geld, damit wir über die kleinen Probleme mit unseren Bikini-Zonen reden. Das ist ja absolut irre. Da gab es mal irgend so einen Philosophen, habe ich mal gehört. Der hat das Geständniszwang genannt. Wir haben gar keine Rechte auf die Inhalte. Und das ist auch gut so, weil wir sind ja nicht Produzenten von den Inhalten. Wir sind ja einfach nur die Plattform. Was wir machen ist, wir stellen die Plattform zur Verfügung und bieten sie jeglichen Formen von Inhalteanbietern an, aber auch Rechteinhabern aller Art. Ja, vielleicht haben die keine Rechte. Aber das alles, was ich hier sage, das läuft doch alles durch die Server von Google. Alles. Habe ich Angst vor Google? Kann ich nicht sagen. Nicht sehen. Ich will nicht sehen. Guck mal, das ist doch sensationell. Hast du das gemacht? Guck mal hier, das sind alle YouTuber, hat er porträtiert in einem Sammelheft. Und die er gern sehen möchte. Le Floyd ist hier, Tuttle ist da, Ungespielt ist da, Waititi sind da, Ape Crime sind da, Adi ist da. Und jetzt brauche ich mal einen Stift. Ich sag mal eine halbe Stunde dran, an einem. So ungefähr eine halbe Stunde für das Zeichen und dann für das Anmalen, so ungefähr. Auch eine halbe Stunde? Ja, auch ungefähr eine halbe Stunde. Ja, 14, 15, 16, 18 Stück, das heißt, er hat 9 Stunden gezeichnet. Ich habe echt Angst langsam. Wahnsinn. Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Echt nicht. Ich bin jetzt echt irgendwie voll überfordert. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, ich möchte euch einfach sagen, dass ich so froh bin, dass ihr da seid und dass ihr euch für meine Videos interessiert. Das ist ja auch schon mal ein Erfolg, dass ich keine Selbstgespräche führen muss. Auch wenn meine Zuschauerzahlen wieder zurückgegangen sind, ziemlich sehr, aber ich werde trotzdem nicht aufgeben. Ja, also Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald mal wieder. Tschüss! Broadcast Your Life. Die wilde Welt der YouTube-Videos. Von Christoph Spittler. Unter Verwendung eines Auszugs aus dem Film 66 Scenes from America von Jürgen Lett. Mit Borja alias Dr. Allwissend, Metap von Exotic TV, Saskia von Sasky Bytes, Christoph Krachten von Mediakraft und vielen anderen. Es sprachen Luise Gabel, Florian Lukas, Viktor Neumann und Kathleen Gavlich. Ton und Technik Andreas Stoffels. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2014.